Wir bitten euch aber, Brüder, in Betreff der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Sammlung zu ihm, dass ihr euch nicht so leicht den Kopf verrücken oder verwehren lasset, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen Brief unter unserem Namen, als sei der Tag des Herrn da. Niemand soll euch auf irgendeine Weise betrügen, denn es muss durchaus der Abfall zuerst kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott heißt und Heiligtum, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt, sich selbst als Gott ausstellend. Denket ihr nicht mehr daran, dass ich euch das gesagt habe, wie ich noch bei euch war? Und nun wisset ihr doch, was den Moment seiner Offenbarung zurückhält. Denn das Geheimnis des Frevels ist schon im Werke, nur muss der zuvor aus dem Wege geschafft werden, welcher es bis jetzt noch zurückhält, dann wird der Frevler offenbar werden, den der Herr Jesus hinwegraffen wird mit dem Hauche seines Mundes, den er vernichten wird mit den Strahlen seiner Erscheinung, dessen ganzes Auftreten nichts ist, als wie es der Satan vermag, lauter Macht, Zeichen und Wunder der Lüge, lauter Trug der Ungerechtigkeit für die Verlorenen, darum dass sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung. Und darum schickt ihnen Gott die Kraft des Truges, dass sie der Lüge glauben, damit sie alle gerichtet werden, die nicht geglaubt haben der Wahrheit, sondern ihr Wohlgefallen gehabt haben an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind Gott allezeit zu Dank verpflichtet euretwegen, vor dem Herrn geliebte Brüder, weil euch Gott von Anfang an erwählt hat zum Heil durch Heiligung des Geistes und Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zum Erwerb der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. So steht nun fest, Brüder, und haltet an der Überlieferung unserer Lehren, die ihr empfangen habt, sei es mündlich oder brieflich, von uns. Er aber unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt hat und uns verliehen hat ewigen Trost und gute Hoffnung in Gnade, ermuntere eure Herzen und befestige sie in allem guten Werk und Wort.